Ein Stück von Kurt Tucholsky von 1923. Hat sich nicht viel dran geändert. Morgens um 8. Neulich habe ich einen Hund gesehen, der ging ins Geschäft. Es war eine Art gestopfte Sofarolle mit langen Feldtrotteln als Behang und er wackelte die Leipziger Straße zu Berlin herunter. Ganz ernsthaft ging er da und sah nicht links noch rechts und beroch nichts und etwas anderes tat er schon gar nicht. Er ging ganz zweifellos ins Geschäft. Und wie hätte er das auch nicht tun sollen? Alle um ihn taten es. Da rauschte der Strom der ins Geschäft gehe durch die Stadt. Morgen für morgen taten sie so. Die trotteten dahin, sie gingen zum Heiligsten, wo der Deutsche hat, zur Arbeit. Der Hund hatte da eigentlich nichts zu suchen, aber wenn auch er zur Arbeit ging, so sei er willkommen. Es saßen zwei ernste Männer in der Bahn und sahen, rauchend, satt, rasiert und durchaus zufrieden, durch die Glasscheiben. Man wünscht sich in solchen Augenblicken ein Wunder herbei, etwa dass den Polizeisoldaten an der Ecke Luftballons aus dem Helm steigen, nur damit jene einmal Maul und Nase aufsperrten. Da fuhr die Bahn an einem Tennisplatz vorüber. Die güldene Sonne spielte auf den hellgelben Flächen. Es war strahlendes Wetter, viel zu schön für Berlin. Und einer der ernsten Männer murrte: Haben auch nichts zu tun, sehen Sie mal. Morgen um 8 Uhr Tennis spielen. Sollten auch lieber ins Geschäft gehen. Ja, das sollten Sie. Denn für die Arbeit ist der Mensch auf der Welt. Für die ernste Arbeit, die wohl den ganzen Mann ausfüllt. Ob sie einen Sinn hat, ob sie schadet oder nützt, ob sie Vergnügen macht. Arbeit soll Vergnügen machen, ihnen pickt er wohl. Das ist alles ganz gleich. Es muss eine Arbeit sein. Und man muss morgens hingehen können, sonst hat das Leben keinen Zweck. Und stockt einmal der ganze Betrieb, streiken die Eisenbahner oder ist gar Feiertag, dann sitzen sie herum und wissen nicht recht, was sie mit sich anfangen sollen. Drin ist nichts in ihnen und draußen ist auch nichts. Also was soll es? Es soll wohl gar nichts. Und dann laufen sie umher wie Schüler, denen versehentlich eine Stunde ausgefallen ist. Nach Hause gehen kann man nicht und zum Spaßen ist man nicht aufgelegt. Sie dösen und warten. Auf den nächsten Arbeitstag. Daran unter anderem ist die deutsche Revolution gescheitert. Sie hatten keine Zeit, Revolution zu machen, denn sie gingen ins Geschäft. Wobei betont sein mag, dass man auch im Sport dösen kann, der augenblicklich wie ein Kartenspiel betrieben wird. Fein nach Regeln und hervorragend stumpfsinnig. Aber schließlich ist es immer noch besser zu trainieren, als im schwarzen Talar Unfug zu treiben. Ja, sie gehen ins Geschäft. Was für ein Geschäft treibt ihr? Wir treiben keins, Herrn. Es treibt uns. Der Hund sprang nicht. Man hüpft nicht auf den Straßen. Die Straße dient, na, wir wissen schon. Und das verlockende, niedrig hängende, patriotische Plakat, der Hund ließ es außer Acht. Er ging ins Geschäft.